Das gelbe Krokodil. Ein Krimi von Wolfgang Ecke. Nummer 37, ja, hier ist es. Hallo. Ach, bitte entschuldigen Sie, ich möchte gern Herrn Pateau sprechen. Ja, das bin ich. Darf ich Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, dass Mitternacht vorüber ist? Ja, ich weiß, aber es ist dringend. Ein Auftrag? Ja. Ach, meinetwegen. Warten Sie einen Augenblick. Ja, gern. Es ist genau 20 Minuten nach 12, als der Privatdetektiv Henry Pateau, wohnhaft in Köln, Rheingasse 37, seinem nächtlichen Besucher die Tür aufschließt. Zwei Minuten später sagt er: Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke, besten Dank. Mein Name ist Steinbach, Felix Steinbach. Beruf? Bitte? Na, welchen Beruf Sie ausüben? Ich bin Kaufmann, Stoffe und so weiter. Ich wohne... Das interessiert mich im Augenblick nicht so sehr. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich nehme an, dass nur schwerwiegende Gründe Sie veranlasst haben, mir meine sauer verdiente Nachtruhe zu stehlen. Also ich komme gerade aus Kopenhagen. Ein Bekannter sagte mir vor längerer Zeit, dass Sie für ihn einen Auftrag erledigt hätten und deswegen... Kommen Sie zur Sache. Sie kommen also gerade aus Kopenhagen. Jawohl. Erlauben Sie mir bitte, dass ich etwas weiter aushole. Also ich hatte einen Onkel, der vor ungefähr 35 Jahren aus Deutschland ausgewandert ist. Er hieß Jeremias Holpert. Wie hieß der? Jeremias Holpert. Ah, ja. Fast 10 Jahre ist er in Amerika herumgezogen, dann hatte er ein Angebot als Ingenieur nach Afrika erhalten. Er hat das Angebot angenommen, in Johannesburg eine Holländerin geheiratet und ist zu Wohlstand gekommen. Ah ja. Bei einem Aufstand der Eingeborenen kamen Onkel Jeremias und 2 Kinder ums Leben. Von der Familie blieben nur noch Tante Beate und Vetter Jörg übrig. Sie verkauften ihre Besitzungen und kehrten nach Europa zurück. Nach Köln? Nein. Zuerst wohnten sie in Amsterdam, zogen aber dann nach Kopenhagen. Tante Beate starb 3 Jahre später. Vetter Jörg besuchte mich einmal hier in Köln und ich ihn einmal in Kopenhagen. Wir haben uns nicht so richtig verstanden, verstehen Sie, Herr Pateau? Und warum nicht? Wir waren zu verschieden. Aha. Er behauptete, für mich würde nur Geld existieren. Und das stimmt nicht? Aber nein. Vor einer Woche bekam ich nun ein Schreiben von einem Rechtsanwalt aus Kopenhagen. Ich sollte mich am 15. zur Testamentsverlesung dort einfinden. So, so. Ihr Vetter ist also gestorben? Ja, vor einem Monat. Ich bin also hingefahren und... Wie viele Erben gab es? Außer mir nur noch 2 Vettern. Der eine wohnt in England und der andere in Dänemark. Mhm. Und Ihre Erbschaft? Das ist es ja. Der eine Vetter, der aus England, erbte alles Bargeld und der andere den Grundbesitz. Ja. Und worin bestand nun Ihre Erbschaft, Herr Steinbach? Ich sollte das gelbe Krokodil erben. Ah ja. Wie bitte? Was sollten Sie erben? Das gelbe Krokodil. Sagen Sie, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein. Ihr wisst nicht. Es hat schon seine Richtigkeit damit. Als die anderen Erben davon hörten, da haben sie schadenfroh gelacht. Denn sie wussten ja nicht, was es mit dem gelben Krokodil für eine Bewandtnis hat. Wollen Sie nicht bitte etwas deutlicher werden? Das gelbe Krokodil ist aus Elfenbein geschnitzt und ungefähr 30 Zentimeter lang. Wenn man mit dem Zeigefinger in den geöffneten Rachen hineinlangt, dann kommt man zu einem winzigen Knöpfchen. Drückt man diesen Knopf nieder, klappt an der Unterseite des Krokodils eine kleine Tür auf, die zu einem Hohlraum führt, etwa von der Größe 2 Zigarettenschachteln. Ach, wie interessant. Und was enthielt dieses geheimnisvolle Versteck? Es war voll mit ungeschliffenen Diamanten. Diamanten? Diamanten im Werte von fast 100.000 Mark. Aha, und das haben Sie geerbt? Ja, aber die Sache hat einen Haken, einen entscheidenden Haken. Das gelbe Krokodil war nicht aufzufinden. Dann hat es also jemand gestohlen. Die beiden anderen Vettern hatten von der Existenz der Figur überhaupt keine Ahnung. Und Vetter Jörg hat mir gesagt, als er mir damals das Krokodil zeigte, dass niemand außer ihm und mir das Geheimnis der Elfenbeinschnitzerei kenne. Ja, verstehe. Sagen Sie, Herr Steinbach, auf der einen Seite nannte er Sie einen Geizkragen und auf der anderen Seite zeigt er Ihnen ausgerechnet so einen Schatz. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass ich das gelbe Krokodil finden muss. Und Sie glauben hundertprozentig zu wissen, dass außer Ihnen niemand um das Geheimnis wusste? Also ich bin fest davon überzeugt. Übrigens, warum eigentlich gelb? Elfenbein ist doch... Eher weiß. Ja, ich weiß. Das Ding war leuchtend gelb angestrichen. Warum? Das konnte mir auch mein Vetter nicht sagen. Na schön. Was soll ich nun für Sie tun? Versuchen Sie, das gelbe Krokodil zu finden. Wie? Das überlasse ich Ihnen. Mhm. Wer verwaltet eigentlich das Haus Ihres Vetters jetzt? Will es der Erbe in Besitz nehmen? Er will es angeblich verkaufen. Aha, so, so, ja. Wollen Sie den Auftrag annehmen? Ja, ja. Ich glaube, ich werde schon morgen nach Kopenhagen reisen. Am Abend des folgenden Tages trifft der Detektiv Henry Pateau in Kopenhagen ein. Als er aus dem Bahnhof heraustritt, beginnt es zu regnen. Pateau winkt einer Taxe und gibt als Fahrziel das Hotel Esplanade an, ein Hotel, das fast am Rand der Stadt steht. Nach einer Viertelstunde ist Pateau am Ziel. Mit einem zufriedenen Seufzen tritt er in die behaglich eingerichtete Empfangshalle des Hotels. Guten Abend, mein Name ist Pateau. Ich habe telegrafisch ein Zimmer bei Ihnen bestellt. Ja, Pateau, Pateau. Ah, sehr wohl, mein Herr. Bitte, Zimmer 21. Danke. Aha, naja, ganz nett hier. Verzeihung. Was? Ja, was soll denn das bedeuten? Wie kommen Sie hier herein? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich war im Schrank. Im Kleiderschrank? Sind Sie übergeschnappt? Es war ja nur für einen Augenblick. Ich habe hier auf Sie gewartet, Herr Pateau. Ich soll Ihnen Grüße von Samor ausrichten. Grüße von Samor? Ja. Wer ist denn das? Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Gute Nacht. Halt! Halt! So warten Sie doch! Verdammt! Weg! Hallo! Hallo! Ja, bitte empfangen. Hier spricht Pateau. Pateau, ich bin eben angekommen. Ja, ich weiß, Herr Pateau. Sind Sie mit dem Zimmer nicht zufrieden? Ah, doch, doch, doch, doch. Ich habe nur eine Frage. Wohnt im Hotel ein Herr Samor? Samor? Nein. Ein Herr namens Samor logiert nicht bei uns. Aha. Ist Ihnen der Name vielleicht sonst irgendwie bekannt? Nein, Herr Pateau, bedauere. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Nie gehört? Nein. Danke. Es ist kurz nach 8 Uhr, als der Detektiv Henry Pateau am nächsten Morgen das Hotel Esplanade verlässt. Er steuert auf den nächsten Taxistand zu und verschwindet in einem Wagen. 15 Minuten später stoppt das Taxi vor dem Haus Bürger Straße 19a. Nach weiteren 5 Minuten steht der Detektiv vor einer Tür mit der Aufschrift Auskunftei Sven Trellen. Nein. Doch. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist wahr. Na, sowas sehe ich richtig. Pateau aus Köln. Pateau aus Köln. Sie sehen richtig, ich bin's wirklich. Na, treten Sie ein, verehrter Kollege. Danke. So, bitte nehmen Sie doch Platz. Ich freue mich, dass Sie mich wieder mal besuchen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herr Trellen. Wenn es auch kein Besuch des Besuchs wegen ist. Ah, also wieder beruflich in Kopenhagen? Ja, erraten. Ja, und wie kann ich Ihnen helfen? No, ich habe zunächst eine Frage. Ist Ihnen der Name Samor bekannt? Samor? Samor. Samor, nee, habe ich nie gehört. Aber warten Sie, ich werde mal im Adressbuch... Nee, die Mühe können Sie sich sparen. Ich habe heute Nacht bereits Telefon und Adressbuch durchgesehen, leider ohne Erfolg. Bitte, gibt noch eine andere Möglichkeit. Einen Augenblick, bitte. Ja, bitte. Birgit? Ja, bitte, Herr Trellen? Birgit, sehen Sie doch mal in unserer Sünderkartei nach dem Namen Samor. Sofort, Herr Trellen. Sagen Sie, Pateau, was ist denn mit diesem Samor los? Hm. Mein lieber Trellen, das weiß ich selbst noch nicht. Ja, wieso? Hören Sie mal zu, die Geschichte ist schnell erzählt. Ich bin gestern Abend hier angekommen. Mein Auftrag lautet Nachforschungen in einer Erbschaftssache. Also. Ich fahre also zum Hotel, betrete mein Zimmer und dann... Tja, dann... klettert ein Mensch aus meinem Kleiderschrank. Aus Ihrem Kleiderschrank? Ja, Sie haben richtig gehört, ja. Ich soll Sie von Samor grüßen, sagt er. Ja, und? Verschwindet wie ein Wiesel durch die Tür. Donnerwetter, Sie ein starkes Stück. Ja, und dann? Ich habe mich nicht weiter aufgeregt, aber ich wüsste doch zu gerne, wer dieser Samor ist und was er von mir will. Lass mich denken. Verstehen Sie das? Herr Trellen, der Name Samor wird bei uns nicht geführt. Passen Sie auf, Birgit, dann sollten Sie... Ich habe auch schon Inspektor Kamlong vom Erkennungsdienst angerufen. Ausgezeichnet, Birgit. Dort ist der Name ebenfalls nicht bekannt. Gut, vielen Dank, Birgit. Tja, kann man nichts machen. Tja, kann man wohl nichts machen. Glauben Sie, Herr Pateau, dass die Geschichte etwas mit Ihrem Auftrag zu tun hat? Na, ich wüsste keinen anderen Grund. Tja. Ach, ich habe noch eine Bitte. Bitte? Für die Dauer meines Aufenthaltes hier brauche ich jemanden, der sich gut in der Stadt auskennt. Mhm. Ein Detektiv? Nein, es muss nicht sein, nein. Mhm. Ich kenne da einen jungen Burschen, macht für mich hin und wieder mal einen Botengang, ist so um die 14 herum und sehr pfiffig. Mhm. Außerdem verschwiegen. Ja, das wäre doch genau das Richtige für mich. Schicken Sie ihn doch bitte zu mir ins Hotel, Hotel Esplanade. In Ordnung. Und sollten Sie in Ihrer Angelegenheit meine Hilfe brauchen, bitte, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Das ist ein sehr gutes Angebot und ich werde darauf zurückkommen, wenn es notwendig werden sollte. Also herzlichen Dank. Sehr, sehr. Ich habe jetzt noch einiges zu erledigen. 2 Uhr nachmittags. Der Detektiv Pateau sitzt in seinem Zimmer und schlürft genießerisch einen heißen Kaffee, als es kräftig an seine Tür klopft. Herein. Guten Tag, Herr Pateau. Guten Tag. Ich bin Knut Larsen, Herr Tränen schickt mich zu Ihnen. Oh, das ist fein. Na komm her, dann setz dich mal zu mir, Knut. Na, hat Herr Trellen dir gesagt, um was es sich handelt? Um einen stadtkundigen Führer. Oh, wie findest du den Auftrag? So lala bis mittelprächtig. Du scheinst bessere Sachen gewöhnt zu sein, was? Nö, ich bin nicht wählerisch. Wenn ich Herrn Trellen mal gefällig sein kann, dann tue ich es gern. Der ist nämlich Kniske. Ja, das... Kniske? Was ist denn das? Kniske ist so gut wie Kniske. Ah ja, ist prima. Ja, wie prima. Ja, natürlich, verstehe. Ich hoffe, dass du das hinterher auch bei mir sagen wirst. Mal sehen. Hoffentlich gibt's eine spannende Verfolgungsjagd. Das steht eigentlich nicht auf meinem Programm. Also jetzt pass mal auf, mein Junge. Zuerst werden wir einmal in die Boggestraße fahren. Boggestraße kenne ich. Richtung Friedrichsberg. Mhm. Haben Sie ein Auto? Seit einer halben Stunde. Ich habe eins gemietet. Na, Kniske, dann können wir ja aufbrechen. Gut, Kniske. Knut. Pateaus Führer kennt sich wirklich ausgezeichnet in Kopenhagen aus. Es vergeht keine halbe Stunde und sie sind am Ziel. Ich habe jetzt hier in dem Haus zu tun, Knut. Du bleibst im Wagen und wartest auf mich. Auf dem Rücksitz, da liegt eine Illustrierte, die kannst du dir ansehen. Keine Angst, ich beschäftige mich schon. Ja, Sie wünschen bitte? Ich habe gehört, dass dieses Haus zu verkaufen ist. Ich wäre sehr daran interessiert. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte treten Sie ein, mein Herr. Ja, danke schön. Bitte wollen Sie hier Platz nehmen? Oh, nein, danke. Ich hätte mich natürlich gerne einmal hier in den Räumen umgesehen. Ja, ich glaube, das ist nicht mehr nötig, Herr... Pateau ist mein Name. Ja. Ja, das ist so, Herr... Pateau. Der jetzige Besitzer, der hat seinen Entschluss nämlich wieder geändert. Er will das Haus nicht mehr verkaufen. Oh. Mehr kann ich leider auch nicht sagen. Er war vor einigen Tagen hier und hat es mir gesagt. Schade, sehr schade. Übrigens, ich kannte Ihren verstorbenen Herrn sehr gut. Ah ja, Herrn Holpert. Ja, ja. Wir trafen uns immer, wenn ich in Kopenhagen zu tun hatte. Einmal hat er mir sogar das gelbe Krokodil gezeigt. Ja... Sehr interessant. Wer hat das eigentlich geerbt? Ein Vetter aus Deutschland, soweit ich weiß. Ach. Ja, Steinbach heißt er wohl. Steinbach, ja. Er war zur Testamentsverlesung hier. Mhm. Ja, und dann hat er fast das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Ach, nein. Ja, ja. Er hatte weiter nichts geerbt als dieses gelbe Krokodil. Und ausgerechnet das war verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo die Figur hingekommen sein könnte? Ja. Ich habe sie ja selbst nie gesehen. Ich weiß nur noch, dass Herr Holpert einmal zu mir gesagt hat, dass er die Figur bei seinem Rechtsanwalt aufbewahren ließe. Natürlich bei seinem Rechtsanwalt. Ja, aber Dr. Björnsson hatte bei der Testamentseröffnung keine Ahnung, wo sich das gelbe Krokodil befinden könne. Ah, ja. Und hat man es inzwischen wiedergefunden? Nein. Da besteht ja nicht die Möglichkeit, dass es einer der beiden anderen Erben an sich genommen hat? Aber mein Herr, bitte überlegen Sie sich. Mr. Alexander Romas hat fast 100.000 Kronen geerbt. Oh. Während der andere Vetter, Herr Detlef Eriksson, dieses Haus hier zugesprochen bekam. Ja. Ja, es hat annähernd den gleichen Wert. Aha. Und da sollen Sie sich für eine so lächerliche Elfenbeinfigur interessieren? Ja, das glaub. Und wie steht's mit Ihnen? Mit mir? Ja, mit Ihnen. Also, mein Herr, ich lasse mich nicht beleidigen. Bitte verlassen Sie sofort dieses Haus, aber sofort. Ja, schön. Ich gehe ja. Das ist doch wirklich. So, da bin ich wieder. Hat alles geklappt, Herr Pateau? Ja. Wie man's nimmt, Knut. Irgendetwas stimmt bei der ganzen Sache nicht. Bei welcher Sache, Herr Batou? Sei nicht so neugierig, du. Neugierde ist eine schlechte Eigenschaft. Mir ist eben auch etwas Merkwürdiges passiert, als Sie im Haus waren. Ja? Ja, ja, etwas ganz Merkwürdiges sogar. Ach, was war das? Sie haben aber auch schlechte Eigenschaften. Du hast ja eine ganz schön große Klappe, du. Bei mir gehört die Neugier zum Beruf. Also los, was war? Also, Sie waren gerade im Haus verschwunden, als hinter uns ein Wagen gehalten hat. Ja? Ein Mann ist ausgestiegen und dann ins Gartentor gegangen und hat sich das Haus angesehen. In dem ich verschwunden war? Ja. Ja, und weiter? Kurz bevor Sie wieder herausgekommen sind, ist er in den Wagen gestiegen und davon gerauscht. Ach so, davon gerauscht. Was ist denn daran so merkwürdig? Als er hier am Wagen vorbeiging, hat er mir zugerufen, ich soll Herrn Batou einen schönen Gruß von Samur ausrichten. Von Samur? Hast du dich da auch nicht verhört? Sehe ich so aus? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Dieser Bursche scheint ganz schön auf Draht zu sein. Na, wir werden ja sehen. Jetzt fahren wir erstmal ins Hotel zurück. Kniske. Na, hoffentlich. So, mein Junge, was halte ich hier in der Hand? 3 Kronen. Jawohl, und die nimmst du jetzt und gehst ins Kino, verstanden? Ins Kino? Ja, aber ich denke... Denken sollst du nicht. Das kannst du im Augenblick ruhig mir überlassen. Übrigens, wie war denn die Nummer des Wagens von vorhin? Die Nummer? Da habe ich gar nicht hingeguckt. Na, siehst du, wenn du etwas gedacht hättest, wüsste ich jetzt entschieden mehr. Ab jetzt. Morgen früh um 9 Uhr meldest du dich wieder hier im Hotel. Kann man nichts machen. Also bis morgen früh. Ich erzähle Ihnen dann, wie es im Kino war. Ach, hoffentlich, Kniske. Hoffentlich. Steinbach kommt zu mir. Er kommt zu mir und berichtet von einer Erbschaft. Die Erbschaft. Es sind noch 2 Erben da. Ein Mann aus England, ein Mann aus Dänemark. Der Engländer erbt das Barvermögen, der Däne das Haus. Mein Freund Steinbach muss sich mit einem Elfenbeinkrokodil zufrieden geben, aber das ist nicht mehr da. Frage 1. Wer wusste von der Existenz der Schnitzerei? Ich treffe in Kopenhagen ein und werde vom ersten Tag an überwacht. Erst der Mann im Kleiderschrank, übrigens kindisch, dann der Mann vor dem Haus. Handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche Person? Nein, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass hinter beiden ein Mann namens Samur steckt. Frage 2. Wer ist Samur? Frage 2 beantwortet automatisch Frage 1. Samur weiß von dem gelben Krokodil, aber er weiß auch, dass mir Steinbach den Auftrag gegeben hat. Ist komisch. Entweder weiß Samur, wo sich das gelbe Krokodil befindet und will vermeiden, dass es Steinbach, also mir, in die Hände fällt, oder er weiß es nicht und ist selbst hinter der Figur her. Frage 3. Stimmen Steinbachs Angaben, dass außer ihm niemand von dem geheimen Mechanismus im Krokodilsrachen wusste? Frage 4. Was für Leute sind die beiden anderen Erben? Frage 5. Wie weit geht das Wissen des Testamentsvollstreckers dahin? Halt mal. Das wäre eine Frage, die sofort zu klären ist. Henry Batou verlässt das Hotel Esplanade und steigt in sein Mietauto. 3-mal muss er fragen, bevor er sein Ziel erreicht. Als er die Wagentür sorgfältig abschließt, wirft er einen schnellen Blick in die Runde. Doch keiner scheint von ihm Notiz zu nehmen. Ein 2. kurzer Blick trifft das Messingschild neben der Eingangstür. Paul Björnsson, Rechtsanwalt und Notar, 3. Stock. 3 Minuten später steht der Detektiv Batou vor der Tür mit dem Hinweis, eintreten ohne zu klopfen, Wartezimmer. Der Warteraum ist leer. Batou zieht sich mit dem Fuß einen der herumstehenden Korbsessel heran und lässt sich hineinfallen. Er will gerade nach einer Zeitung greifen, als sich die gepolsterte Tür zu seiner Rechten geräuschlos öffnet. Bitte, mein Herr. Was? Sie wünschen? Sie haben aber eine seltsame Art, Leute zu erschrecken, mein Fräulein. Ich möchte gern Herrn Rechtsanwalt Björnsson sprechen. In welcher Angelegenheit? Das werde ich ihm selbst sagen. Und wen darf ich melden? Batou. Einen Augenblick, Herr Batou. Seltsame Manieren. Herr Björnsson lässt bitten. Guten Tag. Mein Name ist Batou. Ich komme aus Köln und bin Privatdetektiv. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Batou. Danke, sehr liebenswürdig. Womit kann ich Ihnen dienen? Herr Björnsson, wie mir bekannt ist, standen Sie in Geschäftsverbindung mit dem verstorbenen Herrn Holpert. Ja, ganz recht. Sie waren es ja auch, der den letzten Willen des Verstorbenen den drei Erben verlesen hat. Auch das stimmt. Können Sie sich denken, warum ich nach Kopenhagen gekommen bin? Tja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, Herr Pateau. Nun, mein Klient heißt Steinbach. Ich bin beauftragt, Nachforschungen über das verschwundene Erbstück anzustellen. Ach, Sie meinen dieses gelbe Krokodil? Ja, ja, genau das meine ich. Herr Björnsson, ich nehme an, dass Sie genau über die Verhältnisse von Herrn Holpert informiert sind. Vielleicht können Sie mir da ein wenig helfen. Oh, soweit es in meiner Macht steht, gern. Was wollen Sie wissen? Ja, also zunächst, was wissen Sie über den Erben aus England, Mr. Alexander Romas? Mr. Romas? Mhm. Ja, er stammt aus Gloucester, ist unverheiratet und von Beruf Versicherungsagent. Ah ja. Über seine Vermögensverhältnisse weiß ich so gut wie nichts. Alles in allem ein angenehmer Mensch. So, ja. Hatten Sie bei der Verlesung des Testaments den Eindruck, dass er überrascht war? Ich habe nicht darauf geachtet. Mhm. Befindet sich dieser Mann zurzeit noch in Kopenhagen? Aber nein, er wollte noch am selben Tage wieder nach England zurückfliegen. So sagt er wenigstens. Ah ja, ja, ich verstehe. Und der andere Erbe, dieser Detlef Eriksson? Tja, aus ihm konnte ich nicht ganz klug werden. So. Ja, er wohnt eigentlich in Helsinge. Ebenfalls unverheiratet, einen festen Beruf scheint er nicht zu haben. Mhm. Ja, denn seit dem Tod Holperts lebt er hier in Kopenhagen. Ach, interessant, interessant. Ja, und wo? Ich nehme an, in dem geerbten Haus, in Holperts Haus. Na schön, ich werde ihn schon finden. Und nun noch eine letzte Frage, Herr Björnsson. Was wissen Sie über das gelbe Krokodil? Ich weiß nur, dass es vorhanden war. Allerdings, warum Herr Steinbach einen Detektiv engagiert, das ist mir unverständlich. Sie kosten ihn doch mindestens das Zehnfache von dem, was er für die Figur bekommen würde, nicht? Ja, ja, ja, ja. Da mögen Sie recht haben, Herr Björnsson. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr für Ihre Auskünfte. Darf ich mich jetzt verabschieden? Ach, übrigens, der Diener des Verstorbenen glaubte sich an eine Äußerung von Herrn Holper zu erinnern, dass Sie das gelbe Krokodil aufbewahren würden. Ich? Nein, das muss ein Irrtum sein. So. Ja, noch etwas. Vielleicht interessiert es Sie auch, dass dem Erben des Hauses auch die Sommervilla in Aarhus zugesprochen worden ist. Hier ist die Anschrift. Henry Pateau ist zufrieden mit seinem Besuch bei Björnsson. Langsam beginnt sich in seinem Kopf eine Idee zu formen. Es ist Abend. Der Detektiv sitzt im Speisesaal des Hotels und gibt sich den Genüssen der dänischen Küche hin. Aus dem Lautsprecher klingt leise Musik. Pateau scheint sich sehr wohl zu fühlen. Na ja, das werden wir bald haben. Guten Abend, Herr Pateau. Hä? Knut, wo kommst du denn her? Ich denke, du liegst schon lange im Bett. Herr Pateau. Ja, was gibt's denn? Der Film Wagniske. Oh mein Gott, das hättest du mir auch noch morgen früh sagen können. Ja, das schon, aber das andere nicht. Welches andere? Ich habe die Nummer von dem Wagen von heute Morgen. Nein! Doch, hier! 2211 2211 2211 Teufel, Teufel, jetzt ist uns Samor so gut wie sicher. Wer ist denn Samor? Das versuche ich selbst seit gestern herauszubekommen. Aber morgen werde ich's wissen. Knut, du bist einfach Kniske. Fein, dass ich Sie noch erwische. Hier spricht Pateau. Ah, Pateau, na, wo warst du? Sie haben mir gestern Ihre Hilfe angeboten, Herr Trillen. Ja. Ich möchte Sie jetzt in Anspruch nehmen. Bitte. Können Sie versuchen, noch heute Abend herauszukriegen, wer der Inhaber des Wagens Kopenhagen 2211 ist? Kopenhagen 2211. Ja, geht in Ordnung. Er kann allerdings nicht versprechen, dass es klappt. Wo erreiche ich Sie? Ich bin im Hotel. Passen Sie auf, machen wir es doch so. Sollten Sie innerhalb der nächsten halben Stunde nicht anrufen, dann weiß ich, dass Sie nichts herausgefunden haben. Naja, dann muss ich mich eben bis morgen früh gedulden. Ja, einverstanden. Also dann bis später und besten Dank. Bitte. Wieder. Ah, hoffentlich. Pateau? Hier, Trellen. Oh, ja, ja. Haben Sie schon was erfahren? Ja, ja, ja. Wir haben Glück gehabt, Herr Pateau. Unverschämtes Glück. Was denn? Sie können mir sagen, wem der Wagen gehört? Genau das, mein Lieber. Das Fahrzeug Kopenhagen 2211 gehört der Sterngarage in der Sundwiststraße. Sterngarage? Ja, Sterngarage. Ah, das ist schade. Das ist keine Privatperson, was? Naja, vielleicht dürft es mir trotzdem weiter. Also besten Dank, lieber Trellen, und gute Nacht, ja. Sterngarage. Wir werden ja sehen. Guten Morgen, Herr Pateau. Morgen, Knut. Na, gut geschlafen? Kniske, was unternehmen wir heute? Wie steht's mit der Autonummer? Weißt du, wo die Sterngarage ist, Knut? Sundquiststraße. Gehört Kalle Pamela. Dorthin müssen wir zuerst. Aha, verstehe. Der Wagen 2211. Unser lieber Herr Samur. Erstens ist es nicht unser Herr Samur. Zweitens ist es nicht unser lieber Herr Samur. Und drittens sollst du dich möglichst wenig in meine Angelegenheiten mischen. Verstanden? Fast. Ich mache mir eben auch Gedanken. Ach so. Auf alle Fälle sind wir hinter Samur her. Können wir jetzt gehen? Ah, du bist ein hoffnungsloser Fall. Das sagen die beiden auch immer. Welche beiden? Meine Mutter und der Englischlehrer. Da drüben ist es. Der große Mann mit dem Tropfenfänger ist der Chef. Kalle Pamela. Mit welchem Tropfenfänger? Na, der mit dem Schnurrbart. Oh, du bist ein Früchtchen, du. Guten Tag. Sind Sie Herr Pamela? Bin ich. Das darf sein. Möchten Sie einen Wagen? Nein, danke. Ich möchte nur gerne eine Auskunft. Hier ist mein Ausweis. Ah, Detektiv. Ja, Detektiv. Gehört Ihnen der Wagen Kopenhagen 2211? Ganz recht. Ach, können Sie mir sagen, wer sich gestern diesen Wagen ausgeliehen hat? Gestern? Ja. 2211? 2211, ja. Niemand. Niemand? Er ist gestern nur zweimal kurz als Taxi gelaufen. Ach so, na ja. Dann wissen Sie den Namen des Herrn auch nicht, was? Tut mir leid, hab keine Ahnung. Wenn wir den Wagen mit Chauffeur vermieten, fragen wir nie nach dem Namen. Natürlich, verstehe. Stimmt etwas nicht? Doch. Herr Pamela, können Sie sich vielleicht noch zufällig erinnern, wie der Mann ausgesehen hat? Nein. Ach, ja. Aber warten Sie, mir fällt ein, dass er ein bisschen wie ein Ausländer ausgesehen hat. Ein Ausländer? Ah ja, das ist doch wenigstens etwas. Also, vielen Dank und auf Wiedersehen. Schöner Reinfall, was? Ja. Dass die Leute nicht begreifen, dass für uns selbst der kleinste Hinweis von Nutzen sein kann. Ja, ja. Pateau ist wieder in seinem Hotelzimmer. Unruhig läuft er hin und her. Knut hat er weggeschickt, er soll ihm eine genaue Straßenkarte von Dänemark besorgen. Es scheint, als ob der Detektiv Henri Pateau mit sich nicht zufrieden ist. Verdammt nochmal, nichts erreicht, rein gar nichts. Wer ist dieser Samur? Ich muss meinen Plan ändern. Ich werde mich mit den beiden Häusern befassen. Das Haus in der Boggestraße. Heute Abend. Den Diener muss ich weglocken. Es muss doch ein Versteck geben. Da bin ich wieder, Herr Pateau. Ah ja. Hier ist die Straßenkarte. Ich danke dir, Knut. Für heute bist du frei. Och, immer dann, wenn es interessant wird, schicken Sie mich weg. Ich werde mich ein wenig aufs Ohr legen, Knut. Sie wollen jetzt schlafen? Ja. Am hellen Nachmittag? Ja. Dann wollen Sie also heute Nacht was unternehmen. Bin ich dabei? Ja, ich glaube kaum. Denn um diese Zeit schläfst du. Schade. Wenn ich nur wüsste, um was es geht. Mit meiner Hilfe würden Sie viel schneller ans Ziel kommen. Aus jetzt. Also dann bis morgen. Ja, bis morgen. Als Knut das Zimmer verlassen hat, geht Pateau noch einige Male im Zimmer hin und her. Dann greift er nach dem Wecker und stellt ihn für 7 Uhr. Er wirft sich angezogen auf sein Bett und ist nach wenigen Minuten eingeschlafen. Pünktlich um 7 Uhr rasselt der Wecker. Pateau ist sofort hellwach und greift nach dem Telefon. Hauszentrale? Ja, bitte verbinden Sie mich mit der Nummer 33234. Einen Augenblick. Ja, bitte. Hallo? Hier 32334. Ja, hier Pateau. Spreche ich mit dem Diener? Jawohl. Sagten Sie Pateau? Ja, ja, ich war kürzlich bei Ihnen. Ja. Ja, ich kann mich entsinnen. Hören Sie, können Sie mich heute Abend in meinem Hotel besuchen? Ich habe Ihnen etwas von Herrn Steinbach aus Köln zu übergeben. Aber ich habe nie etwas mit diesem Herrn zu tun gehabt. Außerdem hat mir der neue Hauseigentümer, Herr Eriksson, verboten, vorläufig das Haus zu verlassen. Ah, nein, ich habe bereits mit Herrn Eriksson gesprochen, Sie dürfen kommen. Ja, aber... Bitte seien Sie pünktlich. Ich erwarte Sie um 8 Uhr in der Halle des Hotels Esplanade. Aber... Ja, also dann, bis heute Abend, ja? Wiederhören! Dass ich nicht auf ihn... Pateau scheint seiner Sache sehr sicher zu sein. Nachdem er den Hörer aufgelegt hat, trifft er rasch einige Vorbereitungen. Aus einem kleinen Koffer nimmt er einen Bund Dietriche und lässt sie in der rechten Hosentasche verschwinden. Aus der Aktentasche angelt er eine Taschenlampe, sie kommt in die linke Hosentasche. Und noch einmal langt er in den Koffer, ein weiter, mantelähnlicher Umhang wird angezogen, ein dunkelgrauer Schlapphut in die Stirn gedrückt und dann ist er fast nicht wiederzuerkennen. Bevor er das Zimmer verlässt, geht er zum Telefon. Ja, hier empfangen. Ja, hier spricht Pateau. In ungefähr einer Dreiviertelstunde wird ein Herr nach mir fragen. Sagen Sie ihm bitte, er möchte in der Halle auf mich warten. Wird erledigt, Herr Pateau. Ja, danke schön. Wiederhören. Durch den Hintereingang des Hotels verlässt Pateau sein Quartier und steigt in den gemieteten Wagen. In den abendlichen Straßen kommt er sehr schnell vorwärts. Als er den Wagen 50 Meter vor dem Haus in der Boggestraße zum Halten bringt, ist es 7 Minuten nach 7:30. Pateau bleibt sitzen, stellt den Motor ab und zieht sich den Hut etwas tiefer ins Gesicht. Er wartet. Genau 7 Minuten später fährt vor dem Haus ein Taxi vor. Das Taxi hupt. Das muss das Zeichen für den Diener sein, denn unmittelbar darauf verlöschen die Lichter im Haus. Dann sieht Pateau den Diener aus dem Vorgarten treten und auf das Taxi zugehen. Der Wagen entfernt sich. Der Detektiv hat es jetzt plötzlich sehr eilig. Er verlässt sein Auto und eilt im Schatten des Gartenzaunes auf das Haus zu. Es dauert nur 2 Minuten, dann hat er das Schloss der Haustür geöffnet. Tiefe Stille umfängt ihn, als er die Haustür wieder geräuschlos ins Schloss drückt. Sekundenlang bleibt er unbeweglich stehen und lauscht. Aber nicht einmal das Ticken einer Uhr ist zu hören. Dann macht sich Pateau an die Arbeit. Systematisch untersucht er das Haus. Nach einer halben Stunde hat er die Kellerräume und das Erdgeschoss durchsucht. Der Detektiv geht die Stufen zum Obergeschoss hinauf und wieder das Gleiche. Durchwühlen von Schubladen und Schränken, Abfühlen von Kissen, Sesseln und Matratzen, Abklopfen von Wänden nach verborgenen Hohlräumen. Selbst einen restlos verstaubten Geigenkasten holt er vom Kleiderschrank und untersucht ihn. Aber außer der Geige ist nichts im Kasten. Und weiter geht es. Gespenstisch huscht der Strahl der Taschenlampe durch die Räume, hüpft über Einrichtungsgegenstände und verweilt auf verdächtig aussehenden Dingen. Fast 2 Stunden ist Pateau schon im Haus. Doch nicht den kleinsten Anhaltspunkt hat er bisher gefunden. Er ist gerade dabei, das Feuerungsloch des Kachelofens zu untersuchen, als er stutzt. War da nicht ein Geräusch? Pateau richtet sich leise auf und löscht die Lampe. Er lauscht. Kam das Geräusch nicht aus dem Erdgeschoss? Nichts ist zu hören. Kein Laut. Oder doch? Waren das nicht Atemzüge? Pateau tastet sich zur Tür. Er muss sich Klarheit verschaffen. Jetzt hat er die Tür erreicht. Sie führt ins Schlafzimmer. Gerade will er seine Taschenlampe wieder anknipsen, als er selbst durch den grellen Schein einer Lampe geblendet wird. Bewegen Sie sich nicht. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Machen Sie wenigstens Ihren Scheinwerfer aus. Tut mir leid. Pateau. Ja? Wo ist das gelbe Krokodil? Ah. Dass Sie das fragen würden, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe 2 Stunden danach gesucht. Suchen Sie die nächsten 2. Das könnte Ihnen so passen. Damit mir der Diener in die Quere kommt. Wie? Ich frage Sie noch einmal. Wo haben Sie das gelbe Krokodil? 3-mal dürfen Sie raten. Ich nehme an, dass Sie Samur sind. Ihr Scharfsinn ist bewundernswert. Wollen Sie jetzt endlich meine Frage beantworten? Wenn Sie mir Ihre Adresse geben, werde ich Sie benachrichtigen, wenn ich die Figur gefunden habe. Ich rate Ihnen, Pateau, lassen Sie Ihre Finger aus der Geschichte. Oh. Sie vergessen, mein Lieber, dass meine Nachforschungen zu Recht erfolgen, während Sie ein ausgesprochener Gauner sind. Aber ich überlasse Ihnen gern das Haus zu weiteren Untersuchungen und sollten Sie mir noch einmal über den Weg laufen, werde ich die Polizei verständigen. Sie und die Polizei. Oh, der Diener kommt zurück. Denken Sie an meine Warnung. Sekunden später ist der geheimnisvolle Fremde durch das Fenster verschwunden. Pateau nimmt denselben Weg und landet in einer Blumenrabatte. 20 Minuten danach hat er sein Hotelzimmer erreicht und greift nach dem Telefonhörer. Hauszentrale? Bitte 3-3-2-3-4. Einen Moment, ich verbinde. Ja. Hallo? 3734. Oh ja, ja, hier ist Pateau. Es tut mir leid, dass ich Sie vergeblich warten ließ. Ich war bei einer Besprechung, wissen Sie, die sich unendlich in die Länge gezogen hat. Herr Pateau, stellen Sie sich vor. Hier im Haus ist eingebrochen worden. Ich muss sofort die Polizei verständigen oder Herrn Eriksen. Alle Türen standen offen. Beruhigen Sie sich erst einmal, vielleicht ist gar nichts gestohlen worden. Gestohlen worden? Ja, das könnte doch sein, dass irgendein Mensch nur übernachten wollte und dann durch Ihre Rückkehr vertrieben wurde. Ja, das könnte sogar sein, jawohl, ja. Ja, das Schlafzimmerfenster, das stand nämlich offen. Ja, na, ich werde mir erlauben, Sie in den nächsten Tagen einmal aufzusuchen. Ja, so eine Geschichte. Ja, wieder. Jetzt bleibt nur noch das Haus in Aarhus. Fünfzehn Stunden sind vergangen. Es ist kurz vor Mittag, als Henri Pateau in Aarhus eintrifft. 20 Minuten später steht er vor dem Sommerhaus des verstorbenen Jörg Holpert, das jetzt dem Dänen Detlef Eriksson gehört. Pateau ist fest davon überzeugt, dass er niemanden im Haus antrifft und in Ruhe seine Nachforschungen betreiben kann. Doch als er die ersten Schritte auf dem Kiesweg gemacht hat, öffnet sich die Haustür. Ach! Welche Überraschung? Was ist denn? Halt mal, so schnell. Ja, kommen Sie mir nicht davon. Was wollen Sie denn von mir? Ich kenne Sie überhaupt nicht, lassen Sie mich doch los. Wir werden uns im Haus ein wenig weiter unterhalten. Sie kennen lass mich nicht, was? Sie leiden wohl an Gedächtnisschwund. So, jetzt sind wir ganz unter uns. Ich hätte wirklich nicht erwartet, den Mann aus dem Kleiderschrank so schnell wiederzusehen. Was denn für ein Kleiderschrank? Aus dem Kleiderschrank. Und nachdem Sie sich damals so schnell einer näheren Bekanntschaft entzogen haben, dann werden wir das heute mal nachholen. Sie scheinen mich zu verwechseln. Aber nicht doch. So ein Ohrfeigengesicht vergisst man doch nicht so schnell. Soll das eine Beleidigung sein? Nein, ganz im Gegenteil. Donnerwetter. Was denn? Sie scheinen ja ganze Arbeit gemacht zu haben. Das sieht ja aus, als hätten die Wildschweine hier gehaust. Das war schon so. Ich bin ganz zufällig hier vorbeigekommen. Ja, das glaube ich auch. Natürlich glaube ich das. Mir kann man ja alles erzählen. Wo ist das gelbe Krokodil? Los mal, jetzt Antwort. Wo ist es? Wenn ich es gefunden hätte, wäre ich bestimmt nicht mehr hier. Das erste wahre Wort. Na, dann werden wir Sie jetzt mal hier ein bisschen au, an den Stuhl binden. Lassen Sie mich doch los. Dazu haben Sie kein Recht. Ruhe. Und wenn Sie jetzt noch einen Ton sagen, dann sperre ich Sie in den Keller. Verstanden? Machen Sie doch, was Sie wollen. Und wieder durchsucht Henri Pateau ein Haus. Er tut es diesmal viel gründlicher und so vergehen fast 4 Stunden. Der Mann aus dem Kleiderschrank sitzt in der Zwischenzeit auf seinem Stuhl und kann sich nicht bewegen. Nur ab und zu knirscht er mit den Zähnen. Endlich ist Pateau fertig. Na, was haben Sie gefunden? Das möchten Sie wohl gerne wissen, was? So, mein Lieber, jetzt werden wir uns noch ein wenig freundschaftlich unterhalten. In wessen Auftrag arbeiten Sie? Sie schweigen? Mein lieber Mann, ich möchte Ihnen nur den einen Rat geben und der lautet auspacken. Von mir erfahren Sie nichts. Kein Wort. Wer ist Ihr Auftraggeber? Samor. So viel kann ich Ihnen ja sagen. Ist aber herzlich wenig. Wer ist Samor? Samor? Ja. Nein. Na schön, Sie können es auch anders haben. Zum letzten Mal, wer ist Samor? Ich werde Sie der Polizei übergeben, mein Herr. Hallo, ist dort die Polizei? Ja. Herr Inspektor, ich habe... Ich will es Ihnen sagen. Also, wer ist Samor? Drehen Sie den Namen um, dann wissen Sie es. Samor? R-O-M-R- Romas. Alexander Romas aus Gloucester. Ja. Ich habe doch sowas geahnt. Alexander Romas, der Erbe. Woher kennen Sie ihn? Er sprach mich in einem Lokal an und kam bald dahinter, dass ich etwas knapp bei Kasse war. Er bot mir 1.000 Kronen, wenn ich für ihn arbeiten würde. Da er sagte, dass ich nicht gegen das Gesetz verstoßen würde, willigte ich ein. Und was für ein Schauermärchen hat er Ihnen erzählt? Dass er der Erbe eines Vermögens sei und dass man ihm eine Figur unterschlagen hätte. Das gelbe Krokodil. Er erzählte mir, dass von dieser Figur für ihn sehr viel abhängen würde und dass er sie unbedingt brauche. Wo wohnt Alexander Romas? Er hat eine Wohnung in der Beltstraße, Nummer 17. Haben Sie auch schon die Wohnung in der Boggestraße durchsucht? Tja. Aber Romas meinte, ich hätte es nicht gründlich genug gemacht. Ah, ja, ich verstehe. Und deshalb passte er mich gestern ab. Was wollten Sie denn eigentlich von mir? Mr. Romas befürchtete, dass Sie die Figur eher finden würden. Deshalb musste ich alle ihre Schritte überwachen. Aha, ja, ja, ja. Herr Pateau? Ja? Was werden Sie jetzt mit mir machen? Tja, nichts. Ich würde Ihnen jedoch dringend empfehlen, nicht mehr zu Romas zu gehen. Naja, vielleicht haben Sie recht. Ich will Ihnen nur das eine sagen. Der Engländer hat nicht das geringste Recht auf das gelbe Krokodil. So, jetzt verschwinden Sie. Na, Sie sehen ja nicht gerade sehr zufrieden aus. Das bin ich auch nicht. Ich glaube, dass ich das Detektivbüro Sven Trelln jetzt mit einschalten muss. Soll mir ein Vergnügen sein, einem Kollegen zu helfen. Bitte kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz, bitte. Ja. Am besten erzählen Sie mir mal ganz von vorn, um was es sich eigentlich handelt. Das ist schnell getan, also. Hier in Kopenhagen starb vor einiger Zeit ein Mann namens Jörg Holpert. Ja? Er hinterließ Geld, Grundbesitz und eine Elfenbeinfigur, das gelbe Krokodil. Das gelbe Krokodil? Mhm. Mein Auftraggeber ist der Erbe des gelben Krokodils und er verlangt von mir, dass ich dieser... Nach Ablauf einer Stunde weiß Sven Trelln jede Einzelheit der ganzen Geschichte und fasst selbst zusammen. Also, von dem wirklichen Wert des gelben Krokodils wissen demnach drei Personen. Steinbach? Ja. Alexander Romas? Ja. Und Detlef Eriksson. Eriksson? Vielleicht auch der Rechtsanwalt Björnsson. Wieso denn Eriksson? Na, ich nehme an, dass Steinbach, nachdem er die Figur nicht gefunden hat, unvorsichtige Äußerungen gemacht hat. Ach so. Ja, es gibt meiner Ansicht nach nur zwei Möglichkeiten. Die Figur hat Eriksson... Aber ich habe beide Häuser durchsucht. Natürlich, aber nicht seine Wohnung in Helsingør. Wer sagt uns, dass er die Figur nicht gefunden und sie nach dort gebracht hat? Aha. Naja, eben. Die zweite Lösung... Romas hat das gelbe Krokodil. Dann braucht er doch nicht danach zu suchen. Kann doch Theater sein. Er will den Anschein erwecken, dass er nach der Figur sucht und hat sie längst in seinem Besitz. Dann wäre es aber leichter für ihn gewesen, überhaupt kein Theater zu machen und leise zu verschwinden. Als vorsichtiger Mann muss er mit einem Verdacht rechnen. So spielt er eben ein bisschen geheimnisvoll und wenn er genug Staub aufgewirbelt hat, setzt er sich nach England ab. Und wie sollen wir erfahren, dass es so ist? Ja, ich habe da einen Plan. Sie sind unbedingt der Ansicht, dass sich Ihr Mann aus dem Kleiderschrank nicht mehr mit Alexander Romas in Verbindung setzt. Ja, davon bin ich überzeugt. Ich habe ihm die Hölle ziemlich heiß gemacht und mit der Polizei gedroht. Ausgezeichnet. Wir werden einen kleinen Brief schreiben. Na gut. Birgit! Herr Trelln? Schreiben Sie, Birgit, an Mr. Alexander Romas zur Zeit Kopenhagen, Beltstraße 17. Kam zu spät nach Aarhus, haben Sie? Mhm. Konnte beobachten, dass P. das gelbe Krokodil gefunden hat. Ich steige aus, die Sache wird mir zu heiß. Haben Sie? Ja. Ja, gut, das ist alles. Nehmen Sie neutrales Papier und einen neutralen Umschlag. Ja, Herr Trelln, soll ich ihn auch gleich zur Post bringen? Nein, Knut Larsen soll ihn unfrankiert in den Hausbriefkasten werfen, das sieht viel echter aus. Na dann, wie soll die Geschichte weitergehen? Na, heute Nacht werden wir wissen, ob Romas das gelbe Krokodil hat oder nicht. Hat er es? Dann wird er sich im Laufe des morgigen Tages still und leise aus dem Staub machen wollen. Hat er es aber nicht. Dann wird er versuchen, es zu bekommen. Ah ja, ja, ich verstehe. Sie rechnen damit, dass Romas mir einen Besuch machen wird. Ja, Sie können sich darauf verlassen, dass er noch heute Nacht in Ihr Zimmer einsteigen wird. Vorausgesetzt... Dass er das gelbe Krokodil nicht hat. Genau. Aha, schön. Ich werde mich auf seinen Besuch einrichten. Na, sagen Sie besser wir. Sie wollen mir Gesellschaft leisten? Natürlich. Ich brauche schon seit einiger Zeit ein wenig Abwechslung. Ach so. Ja, und ich habe das Gefühl, dass er kommt. Ja? Gegen 8 Uhr trifft Sven Trelln im Hotel ein. Pateau hat bereits mit Hilfe einiger Kleidungsstücke einen zweiten Pateau im Bett zurechtgebaut. Trelln lacht Tränen, als er die Stoffpuppe sieht. Bis 10 Uhr spielen die beiden Detektive Schach. Dann ist es soweit. Trelln und Pateau ziehen sich in das angrenzende Badezimmer zurück. Den Spiegel hängen sie so, dass sie durch die geöffnete Badezimmertür das Fenster beobachten können. Denn dort... ist die einzige Möglichkeit, ins Zimmer zu gelangen, nachdem die Tür von innen abgeschlossen ist. Pateau löscht das Licht. Die Wartezeit beginnt. Das gelbe Krokodil. Drücken Sie die Koffer 122. Ja, zu wünschen, bitte. Ist Herr Pateau im Haus? Herr Pateau hat sich bereits auf sein Zimmer zurückgezogen und wünscht nicht mehr gestört zu werden. Aha. Hätte ich mir denken können. Es ist ja auch schon 10 Uhr vorbei. Darf ich vielleicht etwas ausrichten? Ja, nein, danke. Ich werde morgen im Laufe des Vormittags nochmal vorsprechen. Guten Abend. Guten Abend, mein Herr. Im Zimmer herrscht tiefe Stille. Es ist 20 Minuten vor Mitternacht. Trellen hockt auf dem Schemel im Badezimmer und beobachtet im Spiegel das Zimmerfenster. Pateau sitzt auf dem Wannenrand und spielt mit der Taschenlampe. Da ist auf einmal ein leises Kratzen zu hören. Dann taucht eine Hand auf, Trellen kann sie genau erkennen. Die Hand drückt das angelehnte Fenster auf, jetzt ein Kopf, ein paar Schultern. Der Schatten ist mit einem dumpfen Geräusch ins Zimmer gesprungen. Er schenkt der Stoffpuppe im Bett, die er für Pateau hält, nur einen kurzen Blick. Schon ist er am Schrank. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzt der abgedunkelte Schein einer Lampe auf. Dann hat der Fremde Pateaus Koffer gesehen. Mr. Romas, bemühen Sie sich nicht. Donnerwetter. Das nenne ich eine Überraschung. Ich denke, Sie liegen im Bett und schlafen. Na, wie kommen Sie dazu, dass Sie hier einsteigen? Das ist Sven Trellen, ein Kollege von mir. Er wollte Sie auch gerne kennenlernen. Oh ja, und die Figur da im Bett? Bin ich nicht. So. Tja, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Ich werde es mit Fassung tragen. Wie haben Sie eigentlich herausbekommen, wer ich bin? Ach, es war doch eine Kleinigkeit, Mr. Romas. Und wo ist das gelbe Krokodil? Hm? Reden wir mal von anderen. Aber ich möchte... Der Ansicht bin ich auch, Mr. Romas. Es ist Ihnen sicher bekannt, dass wir Sie jetzt im Augenblick verhaften lassen können, ja? Ja. Ja. Wir wollen Ihnen aber eine Chance geben. Verlassen Sie bis morgen Abend 8 Uhr das Land und wir werden von einer Anzeige absehen. Gut, meine Herren. Ich bin einverstanden. Sie gestatten, dass ich mich jetzt auf demselben Weg zurückziehe, den ich gekommen bin. Weg ist er. Etwas verdächtig, dieses schnelle Einverständnis. Hm? Ich glaube kaum. Er weiß genau, dass wir ihn in der Hand haben. Jetzt bleibt also nur noch Detlef Eriksson. Ah, Detlef Eriksson. Ja, ich werde morgen einen zuverlässigen Mann nach Helsingør schicken. 4 Tage sind inzwischen vergangen. Alexander Romas hat Kopenhagen verlassen. Der zuverlässige Mann, den Sven Trellen in die Wohnung Erikssons nach Helsingør geschickt hatte, ist von seiner Reise zurückgekehrt. Die Suche nach dem gelben Krokodil war auch da erfolglos. Der Vertrauensmann hatte lediglich feststellen können, wo Eriksson in Kopenhagen wohnt. Wenn wir nun auch wissen, wo Eriksson wohnt, bleibt das trotzdem eine sehr undurchsichtige Geschichte. Ja. Die Nachforschungen haben ergeben, dass Eriksson nicht offiziell in Kopenhagen gemeldet ist. Es steckt also etwas dahinter. Ja, wahrscheinlich. Eben, bitte. Warum wohnt er zum Beispiel nicht in dem Haus in der Bockestraße, das ja jetzt schließlich ihm gehört, ne? Warum hält er sich verborgen? Ich schlage vor, dass wir den Stier bei den Hörnern packen und ihm diese Fragen selbst stellen. Was, Sie wollen ihn aufsuchen, Pateau? Ja, das will ich. Und zwar noch heute. Eine Stunde später ist Pateau bereits auf dem Weg zu Eriksson. Knut Larsen begleitet ihn. Ist ja gewaltig nett, Herr Pateau, dass Sie sich noch an mich erinnert haben. Aber ich habe dich in den letzten Tagen nicht brauchen können, Knut. Nur das musst du doch verstehen. Ja, ich weiß. Nur die harmlosen Sachen sind für mich. Du sollst so sein jetzt. Du bekommst heute eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Kniske, hoffentlich eine Verfolgungsjagd. Unsinn. Hör zu. Wir gehen jetzt zusammen in ein Haus. Wie spannend. Du sollst mich ausreden lassen. Wir werden an einer Tür klingeln und warten, dass sie geöffnet wird. Und das soll eine ehrenwerte Aufgabe sein. Wenn sich dann die Tür öffnet, werde ich nach Herrn Detlef Eriksson fragen. Tja, und dann kommt deine Aufgabe. Wenn dieser Mann erscheint, musst du ihn dir so genau ansehen, dass du ihn jederzeit wiedererkennst. Ist das klar? Und dann? Dann werde ich mich mit dem Mann unterhalten und du wirst draußen an der Haustür auf mich warten. Und dann? Nichts und dann. Das Weitere wird sich ergeben. Was siehst du mich so an? Och, nur so. Ich soll also an der Haustür stehen und warten. Ja, genau das. Hier ist es. So, komm jetzt, los. Komm hier entlang. Oh, du mit dem Hausstuhl. Lass den Mund halten und komm. Oh, und beeil dich. So. Jetzt pass gut auf, Knut. Scheint niemand zu Hause zu sein. Psst. Ja, bitte? Ich möchte gern zu Herrn Detlef Eriksson. Das bin ich. Ich hätte Sie gern gesprochen. Darf ich hereinkommen? Ja, bitte. Mhm. Du wartest auf mich. Ja, Onkel. Wie? Ja, du wartest. Um was handelt es sich? Mein Name ist Pateau. Ich bin Privatdetektiv und mit der Ermittlung in Sachen gelbes Krokodil beschäftigt. Ach, verstehe. Das ist die sagenhafte Figur von Holpert. Dann arbeiten Sie im Auftrag Steinbachs. Er ist mein Vetter. Ah ja, ich sehe, Sie sind informiert. Herr Eriksson, wo ist das gelbe Krokodil? Woher soll ich denn das wissen? Die Umstände deuten darauf hin, dass Sie mehr wissen, als Sie zugeben wollen. Mit anderen Worten, Sie verdächtigen mich. Haben Sie vergessen, dass ich zwei Häuser geerbt habe? Aber das hat doch nichts zu sagen. Der andere Erbe, Mr. Romas, hat einen Batzen Geld geerbt. Er ließ nichts unversucht, um in den Besitz des gelben Krokodils zu kommen. Was hat das mit mir zu tun? Können Sie mir zum Beispiel sagen, warum Sie sich hier verstecken? Warum wohnen Sie nicht in einem der Häuser, die Sie geerbt haben? Ich fühle mich darin einfach nicht wohl. Außerdem will ich die Häuser verkaufen. Ach, und seit wann haben Sie die Absicht? Seit dem Tage der Testamentseröffnung. Oh, interessant. Das ist wirklich interessant. Der Diener im Hause Boggestraße sagte mir, dass Sie Ihren Entschluss wieder geändert hätten. Das ist ein Irrtum. Ich suche nach wie vor nach einem Käufer. Und wenn Sie wissen wollen, warum ich mich hierher zurückgezogen habe, ich bin gerne für mich allein. Na schön, Herr Eriksson. Ich darf mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen zahlungskräftigen Käufer für Ihre Häuser. Auf Wiedersehen. Ach ja, sollten Sie mich einmal anrufen wollen, es könnte ja sein, dass Ihnen etwas auffällt. Ich wohne im Hotel Esplanade. Schon wieder da? Ja, wie du siehst. Na, wie war meine Idee mit dem Onkel? Wie? Oh, die war ausgezeichnet. Nur schade, dass ich nicht dein richtiger Onkel bin. Ja, so einen Neffen wie mich wünscht sich mancher. Ach, eingebildet bist du also auch noch. Was ist jetzt mit meiner ehrenwerten Aufgabe? Die beginnt jetzt. Hast du dir Herrn Eriksson genau angesehen? Ich würde ihn unter Tausenden herausfinden. Das ist fein. Nach meinen Berechnungen wird Eriksson in Kürze das Haus verlassen. Du schleichst ihm nach und schreibst auf, wo er überall hingeht. Na, endlich mal eine Verfolgung. Lass dich aber auf gar keinen Fall erwischen. Sie können ganz unbesorgt sein, Herr Pateau. Aber wenn er nun das Haus nicht verlässt, wen soll ich dann verfolgen? Dann verfolge dich selbst. Sobald Herr Eriksson wieder in seine Wohnung zurückgekehrt ist, kommst du ins Esplanade und erstattest Bericht. Hast du das alles verstanden? Alles. Halt, was mache ich, wenn Herr Eriksson ein Taxi nimmt? Dann nimmst du natürlich auch eins. Aber ich habe nicht ein einziges Krümelchen. Was hast du nicht? Ich meine, ich habe nicht eine Öre. Ach so, ja. Hier hast du für alle Fälle 10 Kronen. Am besten, du stellst dich dort hinter die Plakatsäule. Mach ich. Also bis heute Abend. Während Pateau mit schnellen Schritten davongeht, huscht Knut hinter die Plakatsäule. Sein Lausbubengesicht strahlt über alle Backen. Keinen Blick lässt er von der bewussten Haustür. So vergeht eine Viertelstunde und dann noch eine. Knut wird schon ungeduldig. Da öffnet sich plötzlich die Haustür. Im Bruchteil einer Sekunde erkennt Knut, dass es kein anderer ist als Herr Eriksson, der auf die Straße hinaustritt. Knuts große Stunde beginnt. Er weicht Herrn Eriksson nicht von den Fersen und ab und zu kritzelt er im Laufen schnell etwas in sein Notizbuch. Punkt 7 Uhr ist Knut wieder im Hotel und klopft an Pateaus Zimmertür. Herein! Da bin ich ja, Pateau. Hier sind Ihre 10 Kronen. Ich habe sie nicht gebraucht. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich. Komm, setz dich, Knut. Mir tun nämlich die Beine mordsmäßig weh. Ja, das kann ich verstehen. Na, was hast du denn festgestellt? Also, 16.32 Uhr verlässt Herr Eriksson das Haus und begibt sich auf den nächsten Weg zum Hauptbahnhof. Moment mal. Hauptbahnhof? Ja. Nimmt in der Gepäckaufbewahrung ein Paket entgegen und... Ein Paket? Wie sah es aus? Länglich, nicht übermäßig groß, sah aus wie ein eingepackter Geigenkasten. Weiter. 17.20 Uhr, Eintreffen vor dem Haus Bockestraße. Nummer? 12. Gut. Es ist das Haus, wo wir schon einmal waren. Gut. Herr Eriksson geht ins Haus und kommt nach einer Viertelstunde wieder heraus. Ohne Paket. Das ist sehr wichtig. 17.45 Uhr, Besuch bei dem Häusermakler Olaf Dettersen in der König-Gustav-Straße. Nummer? 22. Gut. Verlassen des Hauses um 18.16 Uhr. Heimweg. Eintreffen in Wohnung 18.45 Uhr. Das ist alles. Das ist alles? Ja. Du bist ein Teufelskerl, Knut. Ich glaube, aus dir wird noch einmal ein tüchtiger Kerl. Wird? Herr Trellen sagt immer, Knut, du bist ein Tüchtiger. Natürlich, ja, ja, das bist du auch. Knieske bist du. Können Sie etwas mit meinen Angaben anfangen? Jawohl, mit deiner Hilfe ist der Fall so gut wie geklärt. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehst du nach Hause und schläfst dich aus. Und morgen kannst du mich zum Bahnhof bringen. Wieso, wollen Sie schon wieder weg? Natürlich. Morgen um diese Zeit ist der Fall aufgeklärt. Knieske. Nachdem Knut gegangen ist, lässt sich Pateau auf sein Bett fallen und stützt den Kopf in die Hände. Plötzlich sind ihm wieder Zweifel gekommen. Die Lösung, die er eben noch klar umrissen vor sich sah, erscheint ihm mit einem Mal nicht mehr so eindeutig. War es wirklich das gelbe Krokodil, das Eriksson von der Gepäckaufbewahrung abgeholt hat? Warum schaffte er es von dort weg? An dieser Stelle war es doch viel sicherer als in irgendeinem Haus. Pateau springt auf. Es gibt nur eins. Er muss sich selbst über diesen Gegenstand Klarheit verschaffen. Er schlüpft in seinen Mantel. Und 20 Minuten später stoppt sein Wagen mit quietschenden Bremsen vor dem Haus in der Boggestraße. Herr Pateau? Ja, ich bin's. Sagen Sie, ich weiß bis heute noch nicht Ihren Namen. Ich heiße Heller, aber warum? Herr Heller. Heute Nachmittag war Herr Eriksson hier im Haus. Ja, ja, das war er. Was wollte er? Herr Pateau, ich muss doch sehr bitten, schließlich ist es doch sein Haus. Ich weiß, trotzdem muss ich fragen, Sie wissen ja, worum es geht. Also, was wollte er? Er brachte etwas. Auch das weiß ich. Er brachte etwas, das er vorher von der Gepäckaufbewahrung im Hauptbahnhof geholt hat. Naja, wo er es geholt hat, das weiß ich nicht, aber das Paket ist hier. Wollen Sie es sehen? Ja, bitte. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja. Ja, bitte, dann folgen Sie mir. Hier? Das da, das ist es. Packen Sie es bitte aus. Ja. Bitte. Was ist denn das? Das sind Möbelschonbezüge. Was? Ja, Herr Eriksson hatte sie mir schon seit einigen Tagen versprochen. Möbelschonbezüge? Ja, ja, ich habe ihn darum gebeten, weil ja jetzt einige Räume ganz unbewohnt bleiben. Heute hat er sie nun gebracht. Er sagte, dass er sie schon vor längerer Zeit besorgt hätte. Ah, ja. sagen Sie, Herr Heller, ja? Sind Sie musikalisch? Sie stellen aber merkwürdige Fragen. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich kann nicht mal Mundharmonika spielen. So, ja. Wem gehört denn die Geige, die da an der Wand hängt? Die gehörte dem verstorbenen Herrn Holpert. Darf ich sie mir mal ansehen? Ja, aber bitte. Ah, das ist aber ein sehr schönes Stück. Ah ja, dann will ich nicht länger stören. Ja, suchen Sie immer noch das gelbe Krokodil, Herr Pateau? Woher wissen Sie denn davon? Sie haben mir ja mal davon erzählt und außerdem, glaube ich, hat es Herr Eriksson erwähnt. Ah, ja, ja. Also, Herr Heller, ich suche es immer noch und sollten Sie es zufällig finden, ich wohne im Esplanade, aber das wissen Sie ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Pateau, auf Wiedersehen. Am nächsten Morgen, kurz nach 9 Uhr, betritt der Detektiv zum zweiten Mal während seines Kopenhagener Aufenthalts das Wartezimmer des Rechtsanwaltes Björnsson. Er ist der Zweite, eine alte Dame ist vor ihm an der Reihe. Nachdem sie im Büro des Rechtsanwaltes verschwunden ist, kommt die Sekretärin auf Pateau zu. Ich glaube, es ist besser, mein Herr, wenn Sie später noch mal wiederkommen. Warum? Herr Björnsson hat jetzt eine Besprechung, die sich sehr lang hinziehen wird. Aha. Sie können mich wohl nicht leiden, mein Fräulein, dass Sie mich regelmäßig wegschicken wollen. Wieso? Waren Sie schon mal da? Ja. Ach, jetzt erinnere ich mich. Sind Sie nicht Herr Pateau, ein Detektiv? Ja. Das bin ich, ja. Richten Sie Herrn Björnsson bitte aus, dass ich ihn in einer äußerst dringenden Angelegenheit sprechen muss. Verstehen Sie? Äußerst dringend. Ich werde mein Möglichstes tun. Bitte gedulden Sie sich noch ein wenig. Die Minuten dehnen sich wie Gummi. Pateau läuft wie ein gereizter Löwe im Wartezimmer auf und ab. Als es ihm zu heiß wird, reißt er das Fenster auf. Eine Stunde vergeht, eine zweite. Und als er sich entschließt, in das Allerheiligste einzudringen, öffnet sich wie von Geisterhand die Tür zu Björnssons Arbeitszimmer. Herr Björnsson. Es tut mir leid, Herr Patot, dass ich Sie so lange warten lassen muss. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und ich wäre explodiert. Oh, na, so schlimm wird es schon nicht sein. Na, was macht denn Ihr gelber Elefant? Mein was? Ja, Elefant. Elefant? Ja, Elefant oder was war das doch gleich für ein Urwaldtier? Sie meinen das gelbe Krokodil. Ach, Krokodil, natürlich, ganz recht. Na, haben Sie sich nun überzeugen können, dass es sich um einen Scherz des Verstorbenen handelt? Oder haben Sie etwa die geheimnisvolle Figur gefunden? Noch nicht, Herr Björnsson. Aber es dauert nicht mehr lange. So? Mhm. Noch heute werde ich Ihnen den Mann zeigen, der das gelbe Krokodil verschwinden ließ. Ach, ist das ein Scherz? Nein, ist bitterer Ernst. Das überrascht mich. Ich selbst habe bis zum heutigen Tage nämlich nicht eine einzige Sekunde an die Existenz dieser Figur geglaubt. Mag sein. Herr Björnsson, ich bin hierher gekommen, um Sie zu bitten, an der Endvorstellung meines hiesigen Gastspiels teilzunehmen und mich dabei zu unterstützen. Ach, ja, und was soll ich bei der Sache tun? Laden Sie doch bitte für heute Nachmittag folgende Herren in Ihr Büro. Herrn Eriksson, den Diener Heller, Mr. Romas. Romas? Ach, der hat doch Dänemark längst verlassen. Das glauben wir auch. Er hält sich aber hier unter dieser Anschrift verborgen. Ach. Herrn Steinbach vertrete ich und mit Ihrer gütigen Erlaubnis werde ich auch noch meinen Kollegen Sven Trellen dazu bitten. Ja, das kommt für mich alles sehr überraschend, Herr Patou. Aber ehrlich gesagt, ich bin gespannt auf Ihre letzte Vorstellung. Ich möchte Sie bitten, die Beteiligten für 4 Uhr heute Nachmittag einzuladen. Es ist 4 Uhr. Der Rechtsanwalt Björnsson sitzt an seinem Schreibtisch und schreibt irgendetwas. Ihm gegenüber sitzt Alexander Romas. Immer wieder schaut er zu Sven Trellen hinüber. Er scheint ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber Trellen kümmert sich nicht um ihn. Er blättert in einer Illustrierten. Der vierte in dieser Runde ist Detlef Eriksson. Er streicht sich hin und wieder nervös über das Kinn und lässt keinen Blick von der Tür. Der letzte ist der Diener Heller. Schon seit einer Viertelstunde entfernt er Stäubchen von seinem Rockaufschlag, die gar nicht vorhanden sind. Nur Patot fehlt noch. Wollen Sie uns nicht endlich sagen, zu welchem Zweck Sie uns eingeladen haben, Herr Björnsson? Wenn Sie sich noch etwas gedulden, meine Herren, wird es Ihnen Herr Patot sagen. Er muss jeden Augenblick kommen. Ja, wissen Sie denn nicht? Nein, ich bin genauso ahnungslos wie Sie. Ich finde es unverschämt, uns hier stundenlang herumsitzen zu lassen. So, finden Sie das, Herr Eriksson? Ja. Ah, da kommt Herr Patot ja schon. Herr Patot, warum wachen wir hier? Guten Tag, meine Herren. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich verspätet habe. Herr Björnsson war so freundlich, Sie in meinem Namen hierher zu bitten. Ich will Ihnen nämlich eine kleine Geschichte erzählen. So. Sie handelt von einem, na, Sie werden es schon ahnen. Nein. Von einem gelben Krokodil. Krokodil? Ja, ja. Ich sehe, Sie sind nicht sehr erstaunt. Ja, das war also so. Da starb unlängst ein Mann und hinterließ neben Geld und Grundstücken eine Figur. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste, so nahmen wir an, kein Mensch außer Herrn Steinbach vom Geheimnis dieser Elfenbeinfigur. Aber sie war nicht unter dem Nachlass. Sie war verschwunden. Herr Steinbach hat mich beauftragt, das Erbstück herbeizuschaffen. Aber bereits bevor ich in Kopenhagen ankam, wusste jemand von meinem Auftrag. Diesem jemand kam die Geschichte etwas merkwürdig vor. Ihm wollte es nicht einleuchten, dass man wegen einer relativ wertlosen Schnitzerei eigens einen Detektiv engagiert. Und da diese Person im Besitz eben dieser Figur war, untersuchte er sie Millimeter um Millimeter und fand das Geheimnis heraus. Aus Sorge, der Verdacht könne womöglich auf ihn fallen, schickte er an 3 Menschen im selben Augenblick eine anonyme Mitteilung. Darin stand, dass im Innern der Figur Diamanten im Werte von Hunderttausenden verborgen seien. Warum tat er das? Er wollte damit das Interesse dieser Personen auf die Figur lenken. Diese anonymen Mitteilungen gingen an die beiden Erben, Alexander Romas und Detlef Eriksson. Also ich. Und den Diener Heller. Aber nur einer von den genannten Personen wurde aktiv. Alexander Romas. Nicht wahr, Herr Romas? Er betrieb die Suche nach dem Wertstück mit bewundernswerter Genauigkeit und Intensität. Er heuerte dazu sogar einen etwas zweifelhaften Menschen an. Herr Eriksson dagegen war mit dem Grundbesitz zufrieden. Ja. Und Herr Heller? Nun, vielleicht hat er die Wohnung des verstorbenen Herrn Holbert einmal durchsucht. Wir wissen es nicht bis... aber dazu komme ich später. Schon gut, Herr Heller. Hier, kommen Sie, nehmen Sie mal eine Zigarette. Das beruhigt. So. Möchten Sie auch eine, Herr Rechtsanwalt? Nein, danke. Sehr interessant, Ihre Ausführungen, nur... Ja, ich verstehe, Sie sind der Ansicht, Herr Björnsson, dass ich noch nicht viel Neues gesagt habe und dass ich Ihre kostbare Zeit über Gebühr beanspruche. Aber das wird sich gleich ändern. Aber, Herr Romas, wer wird denn da nervös werden? Wir sind doch hier ganz unter uns. Ist doch fast eine Familienangelegenheit. Aber ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen, meine Herren. Das vermisste, vielgesuchte gelbe Krokodil ist da. Bitte, so sieht es aus. Herr Heller? Ja? Wollen Sie den Herren sagen, woher ich es habe? Ich, Herr Pateau. Heller? Das hätte ich nie von Ihnen erwartet. Es ist alles so furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Ich fand das Krokodil im Kleiderschrank von Herrn Heller. Es hatte eine sehr musikalische Hülle. Es steckte nämlich in einem Geigenkasten. Herr Pateau, ich habe das gelbe Krokodil nicht gestohlen. Ein Bote von der Post hat es mir gestern Morgen gebracht. Ich war ganz erschrocken, als ich es auspackte. Und weil schon so viel darüber geredet worden war, hat mich die Neugierde gepackt und ich habe das Tier untersucht. Und dabei haben Sie den Mechanismus entdeckt. Ja, und als ich die Diamanten gesehen habe, da glaubten Sie, dass es vielleicht niemand wisse. Ja. Bis auf den Absender. Natürlich. Und er würde schon einen Grund haben, warum er Ihnen das Stück zusagt. Ja, genau. Mit einem Wort. Sie wollten erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen. Ja, ich weiß, dass ich nicht recht gehandelt habe, aber gestohlen habe ich es bestimmt nicht. Das glaube ich Ihnen, Herr Heller. Aber ja, übrigens habe ich es erst vor einer Stunde gefunden. Sie werden sicher wissen wollen, meine Herren, wie ich auf Herrn Heller und den Geigenkasten gekommen bin. Ja, dazu müssen Sie wissen, dass ich das Haus schon einmal untersucht habe. Dabei bin ich auch auf einen Geigenkasten gestoßen, der völlig verstaubt auf einem Schrank lag. Darin war eine sehr schöne Violine. Als ich gestern allerdings auf einer falschen Spur wieder das Holpertsche Haus betrat, sah ich plötzlich eine Geige an der Wand hängen. Es war die gleiche, die beim letzten Mal noch in dem verstaubten Kasten lag. Warum war sie herausgenommen worden? Nun, die Frage ist inzwischen geklärt worden. Ja, aber Herr Pateau. Wer aber war es, der Herrn Heller das gelbe Krokodil zugeschickt hatte? Wer? Es muss einer der unmittelbar an der Sache Beteiligten gewesen sein. Wieso das, Herr Pateau? Weil es logisch ist. Interessant, hochinteressant. Es muss jemand sein, der den Verdacht auf den Diener lenken wollte. Ja. Und es muss jemand sein, der genau gewusst hat, dass ich nach Kopenhagen komme. Es ist derselbe, der die anonymen Briefe geschrieben hat. Die endgültige Gewissheit über den Täter erhielt ich durch eine sehr aufregende Tatsache. Die Diamanten, meine Herren, in dem gelben Krokodil, sind völlig wertloses Glas. Was? Nein, völlig wertloses Glas? Ja, aber damit wäre doch bewiesen, dass der Verstorbene seinen Erben nur verulken wollte. Vielleicht wäre dem so, wenn nicht ganz hinten in dem Versteck ein kleiner Zettel gesteckt hätte. Klein genug, um übersehen zu werden. Der Zettel enthielt die genaue Wertangabe der Diamanten. Es waren also mal Diamanten drin. Der Schätzwert lautet 100.000 Kronen. 100.000? Meine Herren, ich habe Steinchen um Steinchen zusammengetragen und war auch auf falscher Fährte, wie sich das bei so einer Sache nicht vermeiden lässt. Zu guter Letzt hat mir aber nur noch ein einziges Steinchen gefehlt. Wer wusste so schnell, dass ich nach Kopenhagen kommen würde? Um diese Frage zu klären, meine Herren, habe ich durch ein Blitztelegramm Herrn Steinbach gebeten, um genau 18.10 Uhr hier anzurufen. Herr Björnsson, wie spät ist es? 18.10 Uhr. Er wird also jeden Moment anrufen. Herr Steinbach ist der einzige Mensch, der uns Aufklärung geben kann. Aber bleiben Sie doch sitzen, Herr Eriksson. Hallo, hier spricht Pateau. Guten Tag, Herr Steinbach. Nur eine Frage. Wem haben Sie mitgeteilt, dass Sie mich mit der Suche nach dem gelben Krokodil beauftragt haben? So. Ja? Ach nein. Ja, das dachte ich mir. Das reicht, Herr Steinbach. Schönen Dank. Morgen bin ich wieder in Köln. Ja, wiederhören. Na? Wie steht's, Herr Pateau? Lieber Kollege Trellen, lassen Sie bitte die beiden Herren herein. Bitte, Herr Inspektor. Ja, aber was hat der Herr Steinbach denn gesagt? Er hat gesagt, dass nur einer von dem Auftrag an mich wusste. Und zwar hat Herr Steinbach, als er noch auf dem Kopenhagener Hauptbahnhof auf seinen Zug nach Deutschland wartete, einen Herrn angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mich mit dem Fall beauftragen würde. Ja, aber wen denn? Und zwar Herrn Rechtsanwalt Björnsson. Was ist das für ein Rechtsanwalt? Das muss ein Irrtum sein. Herr Björnsson, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes und mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt ab sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Herr Bjørnson, Sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht, als Sie die Steine vertauschten. Sie ließen aus Versehen nämlich einen echten zurück. Das ist unmöglich. Ich habe alle Steine... Herr Inspektor, reicht dieses Geständnis? Ich glaube schon. Bei so viel Zeugen...